بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister, wie schnell doch die Tage dahin schwinden. Gestern haben wir noch alle Ramadan erwartet und den haben Allah darum gebeten, Ramadan erleben zu lassen. Und als dann Ramadan endlich da war, hat jeder von uns den anderen beglückwünscht für diesen besonderen Monat. Und das war für uns alle ein großes Ereignis, weil wir alle davon wissen oder Bescheid wissen, wie besonders dieser Monat ist und wie gewaltig der Segen ist in diesem besonderen Monat. Und dann ist Ramadan, wie gesagt, gekommen und der Rufer hat gerufen, o du gutes Suchender, komm näher, o du böses Suchender, lass ab. Und jeder versuchte sich anzustrengen im Fasten und im Gebet, aber heute ist bereits die Hälfte von Ramadan vorbei. Gestern noch haben wir Ramadan erwartet, und heute sind bereits die Hälfte seiner Tage vorbei. Für den einen oder anderen mögen das vielleicht nicht viele Tage sein, die Hälfte von Ramadan. Aber derjenige, der verstanden hat, was Ramadan bedeutet und verstanden hat, was für ein Segen dieser Monat mit sich bringt, für ihn sind diese 2 Wochen, die bereits vergangen sind, gewaltig. Es sind Tage mit sehr viel Segen, die bereits vergangen sind. Freuen kann sich derjenige, der diese 2 Wochen ausgenutzt hat. Und derjenige, der es nicht getan hat, sollte zusehen, dass er noch auf den fahrenden Zug aufspringen kann. Weil noch sind einige Tage übrig geblieben, die er nutzen kann. Und deswegen, liebe Geschwister, sollte jeder von uns ehrlich mit sich selbst sein und sich die folgenden Fragen stellen. Haben die ersten 15 Tage von Ramadan etwas in mir bewirkt oder nicht? Hat sich irgendwas geändert in meinem Leben, in diesen 2 Wochen oder in diesen 15 Tagen, die vorüber sind? Gibt es eine erkennbare Veränderung? Oder ist mein Leben so wie vor Ramadan und mein Leben wird so bleiben nach Ramadan? Jeder sollte jetzt ehrlich zu sich selbst sein und sich fragen, was hat sich geändert in diesen 2 Monaten, in diesen 2 Wochen? Wie wir gesagt haben, es muss eine Veränderung da sein, erkennbar sein im Monat Ramadan, weil das eine einmalige Chance ist, die du jedes Jahr bekommst. Und wer von uns weiß schon, ob das seine letzte Chance ist und dass sein letzter Ramadan ist und er nächstes Jahr nicht mehr am Leben sein wird, um den nächsten Ramadan zu erleben. Deswegen frage dich selbst, am Anfang von Ramadan haben sich viele vorgenommen, den Koran zu rezitieren. Und viele sogar vielleicht haben sich vorgenommen, den gesamten Koran zu rezitieren. Deswegen jetzt, wo die Hälfte von Ramadan vorbei ist, frag dich selbst, wie weit bist du gekommen? Bist du noch im Rennen, bist du noch in deinem Plan oder liegst du schon weit zurück und es ist nicht absehbar, ob du es überhaupt noch schaffen wirst? Und jeder von uns sollte sich fragen, wie viele Fastende habe ich in diesem besonderen Monat gespeist? Weil das auch eine besondere Tat ist. Wenn du einen speist, so bekommst du all das, was er an diesen Tagen an Gutes getan hat, genauso gut geschrieben. Ohne dass von seinen guten Taten etwas verloren geht. Wie viele Fastende hast du gespeist in den ersten 2 Wochen? Und wie viel hast du gespendet? Du hattest immer wieder die Möglichkeiten gehabt zu spenden, sei es für die Moschee oder für die Bedürftigen. Hast du diese Chance ausgenutzt? Weil ihr müsst wissen, gute und rechtschaffene Taten, die zählen besonders viel mehr in diesem besonderen Monat. Deswegen achtet darauf, dass ihr rechtschaffend bleibt und gut handelt und fragt euch und zieht euch selbst zur Rechenschaft, ob ihr all das bereits in diesen ersten 14 Tagen oder 15 Tagen gemacht habt. Und wie viele von den Gebeten in der Moschee habt ihr verrichtet? Und wie viele Nachtgebete, Tarawih-Gebete habt ihr verrichtet? Und wie besinnt wart ihr in diesen Gebeten gewesen? Wart ihr überhaupt da mit euren Gedanken, als ihr das Gebet verrichtet habt? Oder war euer Körper da, aber eure Gedanken waren woanders? Und jeder von uns sollte sich fragen, hat er in den ersten 15 Tagen von Ramadan seine Verwandten besucht? Hat er sich darum gekümmert, um die Bedürftigen? Hat er Allah subhanahu wa ta'ala viel gedacht in diesen besonderen Tagen? Weil die Hälfte davon ist verstrichen. Und die werden nicht mehr wiederkehren, erst nächstes Jahr, für diejenigen, denen Allah subhanahu wa ta'ala noch ein längeres Leben gegeben hat. Und wie wir immer wieder gesagt haben, in jeder Nacht bestimmt Allah Namen und Personen, die niemals ins Höllenfeuer eingehen werden. In jeder Nacht werden Namen bestimmt, die gerettet sind vom Höllenfeuer und die niemals eintreten werden ins Höllenfeuer. Deswegen frage dich selbst, hast du es überhaupt verdient, dass auch dein Name festgeschrieben wird? Dass erhabene Allah auch dich bestimmt, dass du zu diesen Erfolgreichen gehören darfst? Überlege selbst, was du getan hast. Hast du dich angestrengt, damit du überhaupt dazugehören kannst? Oder war es dir egal gewesen, dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, dass du nicht zu ihnen gehörst. Deswegen, Barakallahu fikum, sollten wir uns weiterhin anstrengen in diesem besonderen Monat. Natürlich hat jeder von uns Phasen, wo er schwächer wird, wo er vielleicht Rückschläge erfahren wird. Aber bleib dabei und streng dich an und bitte den Herrn Allah, dass er dich festigt. Weil es sind nur wenige Tage geblieben, die Hälfte von Ramadan ist bereits vorüber. Und nur wenige Tage sind übrig geblieben. Und es wird nicht lange dauern. Und dann werden die letzten 10 Tage von Ramadan anbrechen. Und dann wird es nicht lange dauern. Und dann wird der Monat verschwinden. Und dann wird ein neuer Monat kommen. Deswegen, Barakallahu fikum, sollten wir uns anstrengen und gegen unseren Nefs ankämpfen, damit wir nicht zu den Höllenbewohnern gehören und damit der Herr Allah auch unser Name bestimmt und uns dafür für das Paradies bestimmt. Möge Allah uns zu ihnen gehören lassen. In wenigen Tagen brechen die letzten 10 Tage von Ramadan. Und so wie die ersten 15 Tage schon schnell vorübergegangen sind, werden auch diese schnell vorbeigehen. Vielleicht sogar noch schneller als die ersten 15 Tage. Und dann ist dieser Ramadan vorbei. Und dann kommt der Monat Shawwal. Viele werden sich freuen, der Eid wird kommen, man wird zusammen sein, man wird Freude zeigen. Aber es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen einem, der nach Ramadan zu denen gehört, die niemals ins Höllenfeuer eingehen werden, oder der andere, der diese gewaltige Chance verpasst hat und vielleicht das seine letzte Chance war. Ein gewaltiger Unterschied. Derjenige, den Allah bestimmt hat, dass er niemals ins Höllenfeuer eingehen wird, der kann sich wirklich freuen. Natürlich wird es keiner von uns wissen, wer es ist. Aber wenn du dich angestrengt hast, dann kannst du darauf hoffen und den Herrn Allah darum bitten, dass er dich zu ihnen gehören lässt. Aber wenn du nichts getan hast, dann brauchst du auch nicht zu erwarten, dass du zu den Gewinnern gehörst. Natürlich außer wenn er haben Allah will, auch wenn du nichts getan hast. Das ist klar. Deswegen, Barakallahu fikum, sollte jeder von uns, jetzt wo die Hälfte von Ramadan vorbei ist, ehrlich mit sich selbst sein. Wirklich, wenn du abends schlafen gehst, jetzt im Monat Ramadan, sei ehrlich mit dir selbst. Und schau, was hast du an diesem Tag gemacht? Hast du irgendwas getan, was dich deinem Herrn näher bringt und dich dem Paradies näher bringt? Hast du eine Veränderung erlebt in diesen ersten 15 Tagen oder nicht? Überleg, wie viel habe ich rezitiert, wie viel habe ich gebetet, wie oft war ich in der Moschee. Dem Herrn Allah kannst du nichts vormachen. Und du weißt selber, ob du dich anstrengst oder nicht. Versuche, die letzten Tage von Ramadan auszunutzen. Versuche, die restlichen Tage im Tarawih-Gebet zu verbringen. Dich anzustrengen beim Fasten. Versuche, deine Verwandten zu besuchen. Versuche, die Armen zu speisen. Versuche, die Fastenden zu speisen. Spende so viel du kannst, weil das, was bei dir ist das, was du hinterlassen wirst, wenn du stirbst. Das, was du wirklich besitzt und was du behältst, ist das, was du für Allah gibst, weil das wirst du am Tag der Auferstehung wiederfinden. Deswegen, du investierst für deine Zukunft, für niemanden anders. Du tust keinem damit eingefallen, dir selbst bist du damit eingefallen. Du füllst damit dein Konto im Jenseits. Deswegen sieh zu, dass dieses Konto gefüllt ist, weil das Konto, was hier ist, das wirst du hinter dir lassen. Wenn du stirbst, nimmst du nichts davon mit. Aber das, was im Jenseits ist, das wird gefüllt von dir hier im Jenseits. Deswegen achtet darauf, dass ihr euer Konto füllt für das Jenseits. Deswegen bitten wir den Herrn Allah, dass er uns all das vergibt, was wir in den letzten 15 Tagen gemacht haben an Unachtsamkeiten. Und dass er uns stärken möge, dass wir die letzte Hälfte von Ramadan uns anstrengen. Und dass wir besser werden. Und dass er uns zu denen gehören lässt, die niemals ins Höllenfeuer eintreten werden. Liebe Geschwister, eine andere Sache, auf die wir kurz hier eingehen wollen. Viele von euch oder die meisten von euch haben gesehen, was in den letzten Tagen geschehen ist. Sei es in Tunesien, sei es in Kuwait, sei es in Ägypten vor 2, 3 Tagen oder auch in Frankreich. Mord, Totschlag, Verwüstung, Vernichtung von einer ganz bestimmten Gruppe. Von einer Gruppe, die in die Irre gegangen ist. Von einer Gruppe, die versucht, die Muslime zu spalten. Von einer Gruppe, die nur das Morden kennt. Auf die schlimmste Art und Weise, die man sich nur vorstellen kann. Sie beschäftigen sich nur damit, zu überlegen, wie können wir Menschen noch grausamer ermorden. Und selbst bezeichnen sie sich als Anhänger des islamischen Staates. Aber weit davon sind sie entfernt. Sie verbreiten nur Terror, Angst, Mord. Das ist ihre Religion. Und nichts anderes sonst. Aber uns sollte das nicht wundern. Weil derjenige, der sich mit dem Wissen beschäftigt, der wird erkennen, dass ihre Taten und ihre Aussagen nichts Neues ist. Ihre Urväter von den Khawarij damals haben Gewaltigeres getan. So, wenn wir sehen, was die Urväter von ihnen getan haben, dann wird für uns vieles klarer sein. Dann verstehen wir, warum sie das tun, was sie tun. Ihre Urväter von den Khawarij, die kamen schon damals mit denselben Argumenten, dass sie nur das Gute wollen, dass sie die Gesetze Allahs etablieren wollen, dass sie nur die Gesetze Allahs akzeptieren und nichts anderes sonst, dass sie jeden Herrscher bekämpfen werden, der nicht mit den Gesetzen Allahs richtet und so weiter und so fort. Aber wie kann es sein, dass die besten Menschen nach den Propheten Gesandten, Die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als sie an der Macht waren, haben die Khawarij es genauso nicht anerkannt. Uthman ibn Affan radiallahu anhu, dieser edle Sahabi, vor dem selbst die Engel sich schämen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte, dass selbst die Engel sich vor diesem edlen Sahabi schämen. Und dann kommen die Khawarij damals und haben ihn getötet. Warum? Weil sie gesagt haben, sie wollen das Gute verbreiten. In ihren Augen war er was Schlechtes gewesen. In ihren Augen musste er beseitigt werden, damit die Gesetze Allahs etabliert werden und damit das Gute und die Gerechtigkeit herrschen. Schon damals dieselben Aussagen wie jetzt. Und nach Uthman ibn Affan radiallahu anhu, der edle Sahabi Ali radiallahu anhu, auch zu seiner Zeit waren sie nicht einverstanden mit seiner Herrschaft. Auch ihn haben sie bekämpft und ihn getötet. Und auch damals mit dem Argument und haben die Menschen in die Irre geleitet, nämlich gesagt haben, wir sind diejenigen, die das Gute gebeten und wir sind die Einzigen, die das Verwerfliche verbieten. Und kamen mit Scheinargumenten, hier ein Vers, da ein Vers und haben die Bedeutung aus Zusammenhang gerissen und haben die Unwissenden um sich geschert. Die meisten von diesen Unwissenden, was waren diese, genau wie heute Jugendliche, die keine Ahnung von ihrer Religion hatten, die vielleicht jetzt gerade angefangen haben, die Religion zu folgen. Weil die Sahaba schon damals haben ihnen nicht gefolgt. Die Khawarij damals, kein Sahabi war unter ihnen gewesen. Genau wie heute kein Gelehrter unter ihnen ist. Nur Jugendliche, die noch keine Ahnung von ihrer Religion haben. So wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sie beschrieben hat, wie ihre Eigenschaften sein werden. Er beschrieb sie schon damals, dass die Khawarij, dass sie kommen werden und dass sie ein Charakter von ihnen sein wird, dass sie jung sein werden und töricht im Verstand. Dass sie nicht begreifen, nicht verstehen. Zwei, drei Verse auswendig gelernt über Dschihad, das ist ihr Argument. Weder wissen sie, was es bedeutet, noch wann es anzuwenden ist. Einige Hadithe, die authentisch sind, lernen sie auswendig über Dschihad und das Herrschen mit Allahs Gesetzen und so weiter. Und sie wissen nicht, wie diese umzusetzen sind. Und sie wissen nicht, wie diese anzuwenden sind. Warum? Weil sie wenden sich nicht den Gelehrten zu, die ihnen das erklären. Jeder, der ihnen in den Weg, sich ihnen in den Weg stellt, ist ein Heuchler, ist jemand, der mit Regierungen arbeitet, ist gekauft, ist das und das und das und verbreiten Lügen über die Großgelehrten, damit die Jugend sich von ihnen abwendet, damit sie alle dahin pilgern und sich für diese Leute opfern, für ihre politischen Ziele. Weil religiöse Ziele haben sie nicht, weil ihre Ziele, was sie haben, können sie nicht mit Koran und Sunna belegen. Sie haben keine Ahnung, sie nehmen zwei, drei Verse und zerren diese aus Zusammenhang. Deswegen, Barakallahu fikum, fällt nicht auf sie herein. Weil sie diese Gruppe, ISIS oder IS oder Islamischer Staat oder wie immer sie sich auch nennen, sie sind in die Irre gegangen, zweifellos in die Irre gegangen. Und alle Großgelehrten warnen vor ihnen. Deswegen achtet darauf, dass ihr euch nicht täuschen lässt von ihren Worten. Sie können vielleicht gut reden. Wenn einer von euch sich vielleicht mal ein Video von ihnen anschaut, dann hört er wieder einen Vers und dann erwähnen die einen Hadith und denkt sich, sie haben recht, 100%. Aber weder erwähnen sie, was die Großgelehrten zu diesem Vers gesagt haben, noch erwähnen sie, was die Großgelehrten zu diesen Hadithen gesagt haben. Sondern sie bringen hier einen Vers, hier einen Hadith, dann irgendwelche Videos, wo Schwestern abgeschlachtet werden, Kinder umgebracht werden und das war's, das ist ihr Beweis. Und dann laufen die Jugendlichen ihnen hinterher. Und du siehst nicht einen unter ihnen, aber selten, dass du einen unter ihnen findest, der ein bisschen graue Haare hat. Kein, nur Jugendliche, die keine Ahnung von ihrer Religion haben, die sich täuschen lassen, so wie damals die Khawarij, die ersten Khawarij, die Jugend in die Irre geführt haben und dazu geführt hat, dass sie die edelsten Menschen nach den Propheten und Gesandten umgebracht haben. Wie kann jemand dann denken, dass Uthman ibn Affan, vor dem doch die Engel sich schämen, nicht die Gesetze Allahs etabliert und nicht mit Wahrheit spricht und nicht nur das Gute will. Aber schaut, zu was ihr Irrglaube sie dazu gebracht hat. Ihr Irrweg, zu was sie gebracht hat, dass sie denken, dass sie besser sind als die edlen Sahaba, denen der Prophet das Paradies versprochen hat. Sie glaubten besser zu sein und haben sie bekämpft und getötet. Deswegen braucht ihr euch nicht zu wundern, dass sie die heutigen Herrscher töten, die doch Fehler haben und unachtsam sind und dies und das. Und wenn sie nicht mal mit den Sahabern zufrieden waren, wie sollen sie denn mit den heutigen Herrschern zufrieden sein? Das ist ihre Religion. Leute zu Ungläubigen erklären, Leute umbringen, ihr Hab und Gut ihnen wegzunehmen, ganze Länder ins Verderben zu schicken. Und schaut euch die Länder an, wo sie Unruhe gestiftet haben. Was ist mit diesen Ländern passiert? Bürgerkrieg. Jeder bringt den anderen um. Keine Frau traut sich auf die Straße. Selbst zu Hause wird sie vergewaltigt. Nichts zu essen, nichts. Gar nichts, keine Sicherheit, nichts. Die Länder gehen ins Verderben wegen ihnen. Weil sie keinen Verstand haben, weil sie nicht auf die großen Gelehrten hören. Würden sie auf die großen Gelehrten hören, wäre vieles nicht geschehen. Aber das ist das Problem, wenn man die großen Gelehrten beiseite lässt, wie Sheikh ibn Uthaymin, Sheikh ibn Baz, Sheikh al-Albani, sie haben über diese Themen gesprochen. Schon damals, als genau dasselbe auch in Algerien passiert ist. Oder woanders, sie haben über das gesprochen und erklärt, wie diese Verse zu verstehen sind. Aber die sagen, nein, das sind alles gekaufte Leute. Wir hören lieber auf Maqdisi und keine Ahnung auf wen alles. Leute, die noch jung sind, die vielleicht 2, 3 Jahre mal vielleicht sich Wissen angeeignet haben. Auf solche hören sie. Aber Gelehrte, die bekannt wurden, nachdem sie alt waren. Wer kannte Sheikh Ibn Uthaymeen, als er noch jung war? Kennt irgendeiner ein Bild oder ein Video von ihm, wo er noch einen schwarzen Bart hat? Warum? Weil in dieser Zeit waren sie damit beschäftigt gewesen, sich Wissen anzueignen. Erst später, als ihnen Allah subhanahu wa ta'ala Wissen und Weisheit gegeben hat, erst dann hast du von ihnen gehört. Aber die von heute, 2, 3 Jahre gelernt, schon siehst du ihn. Schon gibt er Fatawas im Blutvergießen, Fatawas über Kriege, Fatawas in gewaltige Sachen. Wo vielleicht Umar radiallahu anhu die Leute von Badr zusammengetrommelt hätte, um über diese Sachen zu sprechen. Sie gehen hin und geben Fatawas aus. Deswegen, barakallahu fikum, lasst euch nicht täuschen von diesen Leuten. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, er sagte, der Großteil der Religionen der Khawarij besteht in der Spaltung der muslimischen Gemeinschaft und das Legitimieren von Blutvergießen und Enteignungen. Als würde er sie heute beschreiben. Das ist ihre Religion. Die Muslime zu spalten, zu töten und ihnen alles zu nehmen, was sie haben. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, um den Jüdischen, vor allem auch hier in Deutschland, weil viele in Deutschland gehen rüber und kämpfen mit diesen Leuten. Weil diese Leute hier gut reden können. Sie verzaubern die Leute mit ihren Worten. Bringen einen gewaltigen Vers aus dem Koran. Einen gewaltigen Hadith, der authentisch ist. Und täuschen so die Leute. Aber derjenige, der auf die großen Gelehrten hört und schaut, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bereits vor diesen Leuten gewarnt hat und schaut, was er gesagt hat, der wird sich niemals von ihnen täuschen lassen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, es werden am Ende der Zeit Leute erscheinen, die jung im Alter sind, mit törichtem Verstand, und sie werden so sprechen, dass es so erscheinen wird, dass sie die beste Rede der Schöpfung besitzen. Genau das. Er hat gewarnt, dass diese Leute kommen werden, jung. Und sie werden mit super Wörtern reden. Damit ist gemeint, entweder sie können reden, oder sie bringen Verse oder bringen Hadithe. Und das ist das, was sie machen. Nonstop ein Hadith, ein Video, wie Muslime umgebracht werden. Ein Vers, Muslime umgebracht werden, sodass jeder glaubt, sie haben Recht zu 100%. Aber dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, ihr Glaube wird nicht über ihren Hals hinausgehen. Diese Verse, die sie bringen, das haben sie selbst noch nicht mal verstanden. Und er sagt weiter, sie werden die Religion verlassen, wie der Pfeil den Bogen verlässt. Deswegen, barakallahu fikum, achtet darauf, dass ihr auf die großen Gelehrten hört. Seid mit den großen Gelehrten, weil Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, er sagte, so wie es von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, die Menschen werden so lange rechtschaffen bleiben, solange sie sich an dem festhalten, was an Wissen von seitens der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und von ihren großen Gelehrten zu ihnen gekommen ist. Wenn jedoch das Wissen von seitens ihrer Jüngeren zu ihnen kommt, werden sie zugrunde gehen. Und genau das ist das, was wir erleben. Sie tun die großen Gelehrten beiseite und nehmen sich Leute, die noch jung sind, vielleicht so alt wie sie, und die geben ihnen Fatawas, hier, das musst du machen, dies musst du machen, du musst demonstrieren, du musst das. Er hört nicht auf Uthaymeen, Ben Baz, sondern er hört auf andere, die gerade angefangen haben, die keine Ahnung haben. Genau das, was Ibn Mas'ud radiallahu anhu gesagt hat und Ibn Abbas radiallahu anhu, er sagte, so wie es von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Segen ist bei euren Großen zu finden, bei euren großen Gelehrten zu finden. Da ist der Segen zu finden. Deswegen lasst euch nicht täuschen von ihren Gereden, dass die großen Gelehrten doch eh alle gekauft sind und dass sie vielleicht nicht sprechen können, weil sie Angst haben, ins Gefängnis zu kommen oder sonst irgendwas. Auf wen willst du sonst hören? Auf sie, wo du doch jetzt weißt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sie werden kommen und sie werden jung sein und sie werden mit süßen Worten reden. Aber sie werden nichts verstehen von dem, was sie sagen. Deswegen achtet darauf, bleibt mit denen, die voller Segen sind, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihnen das bescheinigt hat. Möge Allah sallallahu alaihi wasallam zu denen gehören lassen, die rechtschaffen sind und die auf dem geraden Weg bleiben und die sich abkommen vom geraden Weg und sich nicht täuschen lassen von den Khawarij oder von anderen Gruppierungen, die in die Irre gegangen sind. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.